Kommunistenkneipe. Der kleine Büchertisch mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, herzlich willkommen zur 12. Folge unseres kleinen Büchertischs. In diesem Format möchten wir kurze Zusammenfassungen von marxistischer Einsteigerlektüre vorstellen. Unter anderem bilden wir Bücher des Papirossa Verlags, insbesondere aus ihrer Reihe Basiswissen, hier in Kurzform ab. Diese Bücherreihe umfasst leicht verständliche, kritische Einführungen in Grundbegriffe aus Politik, Geschichte, Gesellschaft und Ökonomie. Natürlich kann eine Zusammenfassung einer Einführung nicht vollständig sein und das soll sie auch gar nicht. Wir möchten mit diesem Kurzformat Interesse wecken für die weitergehende Auseinandersetzung mit einem Grundbegriff oder einem historischen Thema. Und genau das nehmen wir uns auch heute wieder vor, wenn wir über Lukas Zeises Finanzkapital sprechen. Und heute, bevor wir durchstarten, noch ein Wort von der Kneipenredaktion, aber auch von mir. Vielen Dank für ein Jahr kleiner Büchertisch. 12 Folgen in 12 Monaten haben viel Arbeit gemacht, die sich meines Erachtens wirklich gelohnt hat. Wir freuen uns über das viele positive Feedback, die Resonanz, die Likes, die Kommentare und so weiter. Der kleine Büchertisch wird nächstes Jahr nahtlos fortgesetzt und auch dank der Primärarbeit, nämlich der Arbeit der Autoren und auch der Lektoren, vornehmlich vom Papirossa Verlag. Ein großes Dankeschön an das Team vom Papirossa, von Jürgen Harrer, die sich seit vielen Jahren wirklich viel Mühe geben und geniale Arbeit liefern. Grüße gehen raus und auch euch auf ein kämpferisches 2026. Okay, genug der Vorrede, ab ins Buch. Das Finanzkapital von Lukas Zeise. Der Wirtschaftsjournalist und Buchautor aus Frankfurt am Main ist Mitglied der DKP und die meisten werden ihn bestimmt von seiner Kolumne in der Jungen Welt kennen. Lukas Zeise war und ist meines Wissens nach noch immer Vorstandsmitglied der Marx-Engels-Stiftung. Er hat Philosophie und Volkswirtschaft studiert und im Laufe seines Berufslebens unter anderem für das japanische Wirtschaftsministerium, die deutsche Aluminiumindustrie, die Frankfurter Börsenzeitung und die Financial Times Deutschland gearbeitet, an deren Gründung er nebenbei auch beteiligt war. Bis 2017 war er Chefredakteur der UZ, also Unsere Zeit, der Wochenzeitung der DKP. Noch hatten wir Lukas Zeise nicht zu Gast bei uns in der Kneipe, aber wer weiß, ob das nicht noch kommt. Lukas Zeise hat uns ein kleines Buch vorgelegt, das eines der undurchsichtigsten Kategorien in der marxistischen, aber auch in der bürgerlichen Diskussion behandelt. Das Finanzkapital. Es geht um scheußliche Dinge wie Geld, Kredit, Zins, Banken, Finanzinstitute, den Aktienmarkt und alles, was sonst beim Einschlafen hilft. Trotz der etwas unliebsamen makro- und mikroökonomischen Spielwiese, auf der sich dieses Buch bewegt, bleibt es, so ist das, unerlässlich, die Prinzipien der großen Stellschrauben zumindest des Finanzkapitals zu durchdringen. Denn die Mechanismen, die sich von den Gesetzmäßigkeiten des Monopolkapitalismus ableiten lassen, führen mit voller Wucht in Armut, Krieg, Krise und wenn für die Interessenslage der herrschenden Klasse es auch sein muss, dann führt das Ganze auch zum Faschismus und auch zum Faschismus an der Macht. Das heißt nicht, dass ein Kapitalismus einer nicht monopolistischen Epoche, wie eben im 19. Jahrhundert, nämlich der Kapitalismus freier Konkurrenz, in den entwickelten Industriestaaten ohne Armut, ohne Krieg und ohne Krise abgelaufen wäre. Keineswegs. Man denke nur an die kolonialen und halbkolonialen Ausbeutungs-, Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse. Aber die Potenz, ja, wie ein Katalysator, die Gesellschaft immer krasser in die Katastrophen zu werfen, ohne die zugrunde liegenden Ursachen aufzulösen oder auch nur auflösen zu können, macht es so notwendig, auch diese, Marx nannte es einmal, die ganze ökonomische Scheiße zu begreifen. Lukas Zeise verbindet die historischen Entwicklungen des Kapitalismus selbst, deren fortlaufenden marxistischen Interpretation und auch die jüngsten krisenhaften Entartungen und Verelendungen. Das gleichnamige Buch von Rudolf Hilferding von 1910 widmete sich umfangreich der Genese dieses neuen Typus kapitalistischen Akkumulationsregimes. Lenin, aber auch andere, diskutierten die Folgen für das Verhältnis von monopolkapitalistischem Finanzkapitalismus und Militarismus während des Ersten Weltkriegs. Lenin nannte dieses neue Stadium des Kapitalismus Imperialismus. Lukas Zeise gelingt es, ausgehend von diesen und aber auch weiteren analytischen Vorarbeiten, die langen Linien bis ins Jahr 2019 zu ziehen. Quer durch systemische Krisen des Kapitalismus im 20. und auch im jungen 21. Jahrhundert, eine von Marx schon beschriebene Finanzialisierung und keynesianische sowie neoliberale Transformation. Das Verhältnis von Kapital und Staat ist bei all dem alles andere als starr, sondern immer in Bewegung, also in einem von Widersprüchen getriebenen dialektischen Wechselspiel. Lukas Zeise arbeitet einige der Aufgaben heraus, die der Staat erfüllen muss, damit die Kapitalakkumulation mit hohen Profitraten vonstatten geht. Und dies auch abseits von einfacher Warenproduktion. Und auch nicht selten im Widerspruch von den Interessen von Einzelkapitalisten oder sogar ganzen Branchen. Als am 28. März 2009 in Berlin und Frankfurt große Demonstrationen stattfanden, stand über allem der Slogan: Wir zahlen nicht für eure Krise. Diese Parole fand weit über die Demonstrierenden hinaus Zustimmung. Sie brachte ein Gefühl auf den Punkt, das viele teilten. Die Finanzkrise war nicht von unten verursacht worden, sondern von Banken, Spekulanten und großen Finanzakteuren. Gleichzeitig war vielen schon damals klar, dass diese Parole, ja, also wir zahlen nicht für eure Krise, eher Ausdruck eines Wunsches als einer realistischen Erwartung war. Bezahlt wurde die Krise nämlich dennoch durch die öffentlichen Haushalte, durch Sozialabbau, durch stagnierende Löhne und durch eine langfristige Verschiebung der Lasten auf Lohnabhängige. Je schwächer in der Hackordnung konkurrierende Nationalökonomien, desto brutaler traf es die lohnabhängige Klasse. Wir denken dabei an Griechenland. Das politisch Entscheidende an dieser Situation war zweierlei. Zum einen wurden die Profiteure und Verantwortlichen des Systems kurzzeitig sichtbar. Zum anderen gelang es den mit dem Finanzkapital verbundenen politischen Akteuren, sich selbst als Betrogene darzustellen, als hätte man sie von skrupellosen Bankern überrascht. Tatsächlich aber hatten sie die Spielregeln dieses Systems aktiv geschaffen und auch abgesichert. Also kein Unfall oder Abweichen vom Normalbetrieb. Die Aufnahme der Schuldenbremse ins Grundgesetz im Jahr 2009 steht exemplarisch dafür. Sie schränkt die Budgethoheit des Parlaments weiter ein und verankert Sparpolitik oder auch Austeritätspolitik dauerhaft im Verfassungsrang. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Lukas Zeise bezeichnet die Herrschaft dieses Systems präzise als Finanzkapital. Seine zentrale These lautet, dass im heutigen Kapitalismus nicht einfach die Wirtschaft oder die Märkte dominieren, sondern ganz konkret das Finanzkapital. Wer diese Herrschaft brechen oder auch nur wirksam kritisieren will, der muss sie verstehen. Moralische Empörung reicht nicht aus. Notwendig ist eine Analyse der Funktionsweise. Zeise knüpft, wie gesagt, dabei an Rudolf Hilferdings Werk Das Finanzkapital von 1910 an, das seinerzeit die Verschmelzung von Bank- und Industriekapital analysierte. Auch Lenins Schrift Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus stützt sich stark auf Hilferding. Beide Werke beschreiben den Übergang vom Konkurrenzkapitalismus zu einem Kapitalismus, der von Monopolen und Finanzkapital beherrscht wird. Lukas Zeise plädiert dafür, dass diese Analysen keineswegs historisch überholt sind, sondern zentrale Begriffe liefern, die auch heute noch helfen, den Kapitalismus zu verstehen und dass sich einige der alten Prognosen empirisch bestätigt haben. Seit der Weltwirtschaftskrise der 1970er Jahre hat sich der Kapitalismus deutlich verändert. Lukas Zeise schreibt dazu: Im Neoliberalismus verändert sich auch die Herrschaftsstruktur der Gesellschaft. Das Finanzkapital wird sozusagen finanzieller. Die Mehrwertproduktion in Industrie, Handel und Rohstofferzeugung ist zwar nach wie vor der Kern der Sache, zugleich aber tritt der Kapitalmarkt, der Umschlag des fiktiven Kapitals, in den Vordergrund. Viele Beobachter sprechen vom Finanzkapitalismus. Jörg Hufschmid spricht vom finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Beide Begriffe hören sich sehr nach dem an, was Hilferding, Lenin und andere über den Charakter des Kapitalismus am Vorabend des Ersten Weltkrieges gesagt haben. Die Monopole üben ihre Herrschaft damals und heute über die Kontrolle des Kapitalmarktes aus. Das Profitprinzip wird also nicht mehr verschleiert, sondern ganz offen propagiert. Der Finanzsektor gewinnt an Bedeutung, er gewinnt an Macht und er gewinnt auch an Umfang. Die Freiheit des Kapitalverkehrs wird zum Dogma und Profitmaximierung als Naturgesetz dargestellt. In diesem komplexen Prozess steigt die Ausbeutungsrate der Arbeit, während soziale Sicherung viele systematisch zurückgedrängt werden. Wie es Eric Hobsbawm nannte in seinem berühmten Buch Zeitalter der Extreme, der Übergang 1973 vom goldenen Zeitalter des Kapitalismus zum, was er nennt, den Erdrutsch. Der Erdrutsch zeichnet sich dadurch aus, dass 1973 endgültig das System von Bretton Woods in der Amtszeit von Richard Nixon endet. Das Geld wird zur Handelsware und nicht mehr nur zum Zahlungsmittel. Die Bundesbank setzt ganz crashartig einen Kurs des knappen Geldes durch. Es beginnt ein neuer Wirtschaftsstil, der Neoliberalismus. Und der Neoliberalismus, der hält bis heute an, geht wahrscheinlich noch weiter, bleibt abzuwarten. Und seine theoretischen Wurzeln, die reichen zurück bis zu Hayek. In seinem Buch Weg zur Knechtschaft beschreibt Hayek die bedingungslose Freiheit der Märkte als notwendige Voraussetzung für eine florierende Nationalökonomie. In Auseinandersetzung mit John Maynard Keynes wurden in den 30er Jahren die bürgerlichen Antworten der Apologeten des Kapitalismus auf die Entwicklungstendenzen des kapitalistischen Produktionsweise diskutiert. Viel Briefverkehr zwischen Hayek und Keynes eben genau in dieser Zeit, in den 30er bis in die 40er. Und da wurden solche Fragen auch von dem bürgerlichen Ökonomen diskutiert. Erst Jahrzehnte später konnte sich durch Thatcher in England und Ronald Reagan in den USA, also Ronald Reagans Amtsantritt war 1981, also kurz danach, dort konnte sich auch auf der politischen Ebene die neoliberale Antwort Hayeks voll entfalten und durchsetzen. Antigewerkschaftliche Politik, vor allem von Thatcher in Großbritannien, wir denken da an die zermürbende Durchsetzung des Kampfs gegen den Bergarbeiterstreik von der Thatcher-Administration. In den USA sehen wir starke Staatssubventionen in den Rüstungssektor, Privatisierung, Deregulierung und politisch auf jeden Fall ein strammer Antikommunismus. Das haben wir auch genauer besprochen, sowohl mit Schosch Füllwert als auch mit Jörg Goldberg. Diese ganzen Prozesse des Neoliberalismus und die unterschiedlichen Transformationsphasen des Kapitalismus quer durch das 19., 20. und auch, soweit wir es schon kennen, 21. Jahrhundert. In der Bonner Republik bahnte sich dieser Charakter bereits durch Helmut Kohls moralisch-geistige Wende einen Weg, und brach dann so in der postsowjetischen Ära so richtig schlagartig durch. Die Privatisierung der Post, der Telekom, unzähliger Krankenhäuser, des Wohnraums und die Deutsche Bahn AG, das sind nur ein paar wenige Spitzenbeispiele der 90er Jahre. Um das Finanzkapital zu verstehen, beginnt Lukas Zeise nicht bei der Börse oder bei Spekulation, dem Casino-Kapitalismus mit bestimmten Wetten und bestimmten Subprime-Krediten und so weiter, sondern er beginnt bei den grundlegenden Kategorien Geld und Kredit. Entgegen der gängigen, auch bürgerlichen Ökonomie geht Lukas Zeise davon aus, dass Geld dem Kredit nicht vorausgeht, sondern ganz umgekehrt. Kredit ist historisch und auch logisch älter als Geld. Menschen gingen lange vor der Existenz von Geld systematisch Schuldverhältnisse ein. Das können wir uns sehr einfach vorstellen. Vermittelt über Arbeitsteilung und gemeinschaftliche Produktion. Kredit ist nach Lukas Zeise kein Ding, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis zwischen Menschen. Karl Marx betonte, dass auch Ware und Geld nicht einfach Dinge sind, sondern Ausdruck sozialer Beziehung. Das Kredit-Schuldenverhältnis ist älter und grundlegender als die Warenproduktion. Dass das Kredit-Schuldenverhältnis etwas enorm Wichtiges ist, betont Zeise, weil das Kreditverhältnis, also das Schuldverhältnis im Rahmen kapitalistischer Produktionsweise so zentral ist und die Tendenzen kapitalistischer Entwicklung stets verstärkt und potenziert. Nebenbei, dies ist auch Teil des Diskussionsgegenstandes von Luxemburg und Bernstein im Rahmen der Revisionismusdebatte, mit Beginn des 20. Jahrhunderts. Luxemburg antwortet mit ihrer Schrift Sozialreform oder Revolution auf Eduard Bernsteins Revisionsschrift von 1899, die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Dabei weist Luxemburg gleich zu Anfang auf die Funktion des Kredits im Kapitalismus hin, die Bernstein als sogenanntes Anpassungsmittel verklärt. Luxemburg argumentiert ausführlich, wie der Kredit Widersprüche verschärft, statt sie zu lösen. Für Luxemburg ist der Kredit kein Mittel zur Stabilisierung, sondern unter kapitalistischer Produktionsweise ein Instrument, das Überproduktion und Spekulation ausweitet und kapitalistische Krisen zeitlich bestenfalls hinausschiebt, aber, und das ist ihr großes Aber, sie aber umso heftiger zurückkehren lässt. Lukas Zeise schreibt in seinem Buch: Vom Standpunkt des industriellen Kapitalisten stellt die Kreditsumme zunächst eine Erweiterung der Handlungsfähigkeit seines eigenen Kapitals dar. Beträgt sein Eigentum beispielsweise 1 Million Euro, so kann er sich, wenn er die gleiche Summe als Kredit erhält, also nochmal 1 Million Euro, einen doppelt so großen Geschäftsbetrieb von 2 Millionen Euro leisten. Das ist so offensichtlich wie einfach. Kredit als Hebel zur Steigerung der Profitabilität, also der Profitrate, auf das eigene Kapital ist gemeint. Nehmen wir an, der eben erwähnte Geschäftsbetrieb im Wert von 2 Millionen Euro wirft einen jährlichen Gewinn von 200.000 Euro ab, also eine jährliche Profitrate von 10%. 2 Millionen, 200.000, 10%. Hätte der Industriekapitalist keinen Kredit aufgenommen, sondern die 2 Millionen selber aufgebracht, so hätte dieses sein Kapital sich mit 10% verwertet. Da er aber einen Kredit von 1 Million Euro aufgenommen hat, sieht die Rechnung etwas anders aus. Von den unverändert 200.000 Euro Jahresgewinn geht zunächst der mit der Bank vereinbarte Zins von vielleicht 5%, also 50.000 Euro ab. Vom Jahresgewinn seines Unternehmens verbleiben dem Industriekapitalisten also 150.000 Euro, also 200.000 Euro minus die 50.000 Euro Zins. Immer noch ein Gewinn von 150.000 Euro. Das entspricht Bezogen auf sein eigenes eingesetztes Kapital, also nur 1 Million Euro, ne, 1 Million Eigenanteil, 1 Million vom Kredit. Und wenn man das auf diese 1 Million berechnet, die immer noch 150.000 Jahresgewinn nach Abzug der Zinsen, dann ist das eine Profitrate von 15%, ja, und nicht nur 10%, ist erheblich höher als ohne Kreditnahme. Die Hebelwirkung tritt nur dann ein, wenn der Zins für den Kredit niedriger ist als die Gewinnrate des Unternehmens. Sinkt die Profitrate des Unternehmens unter den mit der Bank vereinbarten Zins, wirkt der Hebel in die andere Richtung. Ja? Die Verlustzone auf das Eigenkapital wird schneller erreicht als ohne Kredit. Also, mit dem Kredit lassen sich die Profitrate erhöhen, unter dem Risiko, dass sich auch Verluste erhöhen können. Auch die Genese des Geldes spielt bei Zeise, aber auch bei Marx eine ganz zentrale Rolle. Der entscheidende Schritt zum Geld erfolgte nicht mit der Prägung von Münzen, sondern mit der Einführung von Recheneinheiten. Geld trat zunächst als Verrechnungseinheit auf, nicht als Ware. Erst später entwickelte sich Warengeld. Entscheidend ist, Geld entsteht aus Kreditbeziehungen und nicht umgekehrt. Im heutigen Kapitalismus verwalten Banken nicht nur Geld, sie produzieren es. Rechtlich ist Bargeld zwar das einzige gesetzliche Zahlungsmittel, faktisch spielt es aber nur eine untergeordnete Rolle. Der weitaus größte Teil des umlaufenden Geldes besteht aus Buch- oder Girageld. Dieses Geld existiert als Kontostand und ist jederzeit in Bargeld umtauschbar, solange keine Krise vorliegt. Sichteinlagen sind nicht anderes als der festgehaltene Ausdruck eines Schuldverhältnisses zwischen Bank und Kunde. Die Bank schuldet dem Kunden die Auszahlung oder Überweisung des Guthabens. Geld entsteht in diesem System durch Kreditvergabe. Gewährt eine Bank einen Kredit, schreibt sie dem Konto des Kreditnehmers den entsprechenden Betrag gut. Damit erhöht sich die Geldmenge im System. Die weit verbreitete Vorstellung, Banken würden lediglich vorhandene Einlagen weiterverleihen, die ist falsch, sagt Lukas Zeise. Geschäftsbanken schaffen Geld durch Kredit. Die Zentralbank garantiert ihnen dafür die notwendige Liquidität. Erst nach der Finanzkrise 2007-2008 sahen sich selbst Zentralbanken gezwungen, diese Tatsache offen zuzugeben. Das Privileg der Kreditvergabe verleiht den Banken enorme Macht. Sie entscheiden darüber, wer investieren kann und wer nicht. Damit bestimmen sie wesentlich die Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung. Kreditvergabe ist keine neutrale Dienstleistung, sondern eine Form ökonomischer Herrschaft. Wenn sie bereits besonders reich sind, hohe Sicherheit mitbringen, dann gibt man auch große Kredite, auch mit niedrigen Zinsen. Ein armer Schlucker, wo die Sicherheit so ein bisschen in Frage steht, ob und wann man das Ganze wiederbekommt, kann sich einen kleineren Kredit nehmen und den auch noch zu sehr hohen Zinsen. Und genau das ist der Mechanismus, der die bestehenden Verhältnisse weiter treibt und Ungleichheit weiter potenziert. Diese Form der Geldschöpfung entwickelt sich historisch im 19. Jahrhundert, zunächst in England. Walter Batchard beschreibt 1873 im Lombard Street den Londoner Geldmarkt mit der Bank of England. Kapitalisten traten gegenseitig als Kreditgeber auf und erhielten dafür Wechsel als Schuldscheine. Diese Wechsel waren noch kein Geld, konnten aber weitergegeben werden und fungierten faktisch als Zahlungsmittel. Kapitalisten reichten diese Wechsel bei Banken ein und erhielten dafür Bargeld oder Kontoguthaben. Die Banken wiederum reichten die Wechsel bei der Bank of England ein, die das Monopol zur Ausgabe von Banknoten besaß. Entscheidend ist dabei, um verkürzt zu sagen, worauf Lukas Zeise mit dieser Genese hinaus möchte, es war das wachsende Kapital selbst, das sich das notwendige Geld schuf. Und daraus ergeben sich zwei grundlegende Schlussfolgerungen. Die erste Schlussfolgerung, die Lukas Zeise trifft, ist, die umlaufende Geldmenge wird durch das Wachstum des Kredits, also der Schulden, der Kapitalisten bestimmt, nicht durch staatliche Planung oder reale Produktion. Und die zweite Schlussfolgerung, die Kredit- und Geldmengenexpansion folgt nicht der kapitalistischen Akkumulation, sondern übertrifft sie vornehmlich oder eigentlich nur in Zeiten guter Konjunktur, dann aber um ein Mehrfaches. Kredit wird damit zu einer eigenständigen Ursache kapitalistischer Krisen. Und das ist das, was auch Rosa Luxemburg schon am Anfang des 20. Jahrhunderts in ihrer Auseinandersetzung mit Eduard Bernstein schreibt. Kredit ermöglicht eine Hebelwirkung. Mit relativ wenig Eigenkapital lassen sich große Produktionsprozesse in Gang setzen. Diese Hebelwirkung steigert die Profitrate, solange die Profite höher sind als die Zinskosten. Das habe ich versucht eben an diesem kleinen Beispiel mit den 2 Millionen und den 10% Profitrate zu erklären. Diese Hebelwirkung beschleunigt aber auch Verluste, wenn die Rechnung nicht aufgeht. Kreditkrisen und Paniken sind deshalb keine Ausnahmen, sondern systematische Bestandteile des Kapitalismus. In solchen Situationen tritt die Notenbank als Kreditgeber in letzter Instanz selber auf, um den völligen Zusammenbruch zu verhindern. Lukas Zeise setzt sich in seinem Buch mit der Entwicklung und Funktion von Banken auseinander. Banken sind historisch älter als der Kapitalismus. Doch erst mit seiner Entwicklung erhalten die Banken ihre zentrale Rolle. Im England des 19. Jahrhunderts trugen Banken entscheidend dazu bei, dass massenhaft produzierte Waren gekauft werden konnten und Kapital akkumuliert wurde. Sie ersetzten Lieferantenkredite durch Bankkredite und stellten Kapitalisten Geld zur Verfügung, das diese in reales Kapital verwandelten. Der Bankkredit wurde damit zu produktiv eingesetzten Fremdkapital. Historisch wie praktisch steht nicht der Schatzbildner am Anfang, sondern der Kreditnehmer. Kredit erhalten in der Regel Vermögende, deren Vermögen jedoch gebunden ist. Also sie mobilisieren ihr Kapital nicht. Der Kredit mobilisiert jetzt dieses ansonsten brachliegende Vermögen und macht es produktiv nutzbar. Banken führen dem Industriekapital Kapital zu und spielen damit die zentrale Rolle im Kapitalverkehr. Kapital strömt ständig und gesetzmäßig von weniger profitablen in profitablere Branchen. Und diese Bewegung ist entscheidend für die Dynamik des Kapitalismus. Sie führt zu unterschiedlichen Investitionen, Produktionsentwicklung und auch Preisbewegung. Wichtig ist dabei, dass diese Kapitalbewegung nicht abstrakt über den Markt erfolgt, sondern ganz konkret über Banken. Sie entscheiden durch ihre Kreditvergabe bereits bei der Geldentstehung darüber, wo Kapital eingesetzt wird. Profitträchtigen Branchen wird Kredit bereitwillig gewährt. Unprofitablen Branchen wird er entzogen. Diese Entscheidungen folgen dem Gesetz der Profitabilität. Über Kreditbedingungen, Laufzeiten, Sicherheiten und Verwendungszwecke, über diese Fragen kontrollieren sie das Einzelkapital. Im Krisenfall verschaffen ihnen diese Kreditbeziehungen oft den Zugriff auf Eigentum am Betrieb. Das ist eine ganz wichtige Sache. Kredit wird damit faktisch zu Eigenkapital. Das heißt, die Firma, die in prosperierenden Zeiten investierte, durch Bankkredite, wie auch vorhin in unserem Beispiel, also Schulden aufnimmt, kann diese in der Krise, in der kapitalistischen Krise, nicht mehr bedienen, diese Schulden. Aufgrund zum Beispiel von einem Einnahmerückgang, Krise. In letzter Instanz kann das dazu führen, dass die Kreditbeziehung der Bank den Zugriff auf das Eigentum am Betrieb verschafft. Ja? Also da werden Eigentumstitel an Betrieben überschrieben, an Banken, es ist dann Bankeigentum, weil die Gläubiger ihre Kredite nicht bedienen konnten. Geld und Industriekapital verwerten sich im Produktionsprozess gemeinsam. Aus einer vorgeschossenen Geldsumme wird eine größere Geldsumme. G wird zu G'. Ganz ohne umständliche Aneignung vom geschaffenen Mehrwert im Warenproduktionsprozess und ganz abseits der Arbeitswerttheorie. So einfach. Schon rein intuitiv scheint das Probleme aufzuwerfen und genau das tut es auch. Ja, ganz entscheidend ist die schon eben benannte Hebelwirkung des Kredits. Ganz kurz gesagt, Kredit kann Gewinne pushen oder Verluste beschleunigen. Für die Bank ist der tatsächliche Gewinn des Unternehmens zweitrangig. Entscheidend ist allein die sichere Bedienung des Kredits. Der Bankprofit ergibt sich aus der Zinsdifferenz zwischen dem verliehenen und dem geliehenen Geld. Bei einem Kreditvolumen von 1 Milliarde Euro und einer Zinsdifferenz von 2% ergibt sich ein Gewinn für die Bank von 20 Millionen Euro, also 2% auf die 1 Milliarde. Also Bank leiht 1 Milliarde mit 2% Zins. Wird er gedeckt vom Schuldner, hat die Bank 20 Millionen Gewinn in der eigenen Tasche. Da Banken mit sehr wenig Eigenkapital arbeiten, können sie hohe Profitraten erzielen. Gleichzeitig macht sie genau das anfällig für Krisen. Gefährlich für Banken sind vor allem faule Kredite und steigende Refinanzierungszinsen. Beides verringert die Zinsspanne. Das allgemeine Zinsniveau wird von der Nachfrage nach Kredit, der Konjunktur und der Politik der Zentralbank bestimmt. Steigt das Zinsniveau, sinkt tendenziell der Gewinn der Banken. Das passiert aus einem einfachen Grund. Banken verdienen Geld, indem sie Geld zu einem höheren Zins verleihen, als sie selbst zahlen. Wenn das allgemeine Zinsniveau steigt, müssen Banken oft mehr Zinsen für ihr eigenes Kapital oder ihre eigenen Einlagen zahlen. Gleichzeitig können die Kunden bei einem hohen Zinsniveau nicht immer sofort die höheren Zinsen für Kredite zahlen. Und ganz wichtig, bei hohem Zinsniveau wird insgesamt weniger geliehen bzw. investiert. Das Verhältnis von Geldkapital sowie Industrie- und Handelskapital ist gesamtgesellschaftlich zu betrachten. Alle drei, also Industriekapital, Handelskapital und Geldkapital, verwerten sich letztlich im Produktionsprozess durch die Nutzung der Arbeitskraft. Der dort produzierte Mehrwert erscheint als Profit und wird anschließend zwischen Industrie, Handels- und Geldkapital umverteilt. Das Geldkapital partizipiert in Form des Zinses. Die Höhe dieses Anteils hängt vom Zinsniveau und vom Verschuldungsgrad des eingesetzten Kapitals ab. Je höher die Verschuldung, desto größer ist der Anteil des Bankkapitals am Gesamtprofit. Lukas Zeise beschreibt auch die dubiosen Ecken, wo all das finanzgeschäftige Tun verhandelt wird. Der Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt ist der innere Ort des Kapitals. Hier wird Kapital gegen Kapital getauscht. Hier begegnet sich die herrschende Klasse unter sich. Auf dem Kapitalmarkt gleichen sich Profitraten aus und hier wird entschieden, in welche Bereiche investiert und welche ökonomische Entwicklungsrichtung die kapitalistische Gesellschaft einschlägt. Kapitalisten legen nicht benötigte Gewinne bei Banken an oder investieren sie über Einlagen, Kredite oder Fonds in anderen Branchen. Dadurch wird Geld zu Geldkapital und der Kapitalist nimmt die Rolle des Rentiers ein. Die Bank entscheidet mit ihren Kreditentscheidungen bzw. Kreditvergaben, wo dieses Kapital eingesetzt, also mobilisiert wird und ist damit zentraler Akteur des Kapitalmarktes. Und der Kredit ist dabei die wichtigste Form des Kapitalverkehrs. So schreibt Lukas Zeise. In diesem Zusammenhang führt Marx im 3. Band des Kapitals den Begriff des fiktiven Kapitals ein. Fiktives Kapital ist für Marx das Kapital, das keine direkte Produktion von Mehrwert repräsentiert, sondern nur Ansprüche auf zukünftige Gewinne. Typische Beispiele sind Aktien, Anleihen, Renten, Hypothekenzertifikate und auch Staatsschulden. Ihre Preise folgen nicht unmittelbar dem Wert des realen Kapitals, sondern spekulativen Bewegungen. Kredit und fiktives Kapital erzeugen den Schein einer Verdopplung des Kapitals. Dieser Schein ist aber keine bloße Illusion. Fiktives Kapital ist auch real, weil die Rechtsansprüche durchsetzbar sind. Geld existiert im heutigen Kapitalismus überwiegend als Schuldverhältnis. Banken, Fonds und Versicherungen bilden gemeinsam das Geldkapital, dessen Wesen nicht Produktion, sondern Verwertung durch Kredit ist. Dieses System erzeugt ganze Kreditketten, Finanzblasen und auch damit Krisen in letzter Instanz. Also G zu G' ohne wertbildende, vergegenständlichte Arbeitskraft im Produktionsprozess erhöht ungeplant früher oder später den Wumms, mit dem die Krise gegen die Wand rast. Ihre Krise. Für die lohnabhängige Klasse wieder und wieder, denn die zahlt diese Umverteilung von unten nach oben. Unter diesen politischen Vorzeichen ist das Risiko einer Finanzkrise für die herrschende Klasse auch erträglich. Denn wenn die Gewinne in großen Teilen privatisiert werden, die Kosten oder die Krisenkosten kollektiviert werden, wäre es auch schön dumm, nicht nur hoch zu pokern, sofern man eben am Kartentisch mitsitzen darf. Gehen wir nochmal historisch zurück und fragen nach der historischen Entstehung des Finanzkapitals. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wandelt sich der Kapitalismus dauerhaft von freier Konkurrenz zu monopolistischer Struktur. Einzelne Kapitale wachsen zu Monopolen oder Oligopolen heran und erlangen strukturelle Dominanz. Die grundlegenden Triebkräfte des Kapitalismus bleiben bestehen, werden aber durch dauerhafte Macht große Kapitale überlagern. Marx, viel zitierter Satz aus dem ersten Band des Kapitals, je ein Kapitalist schlägt je viele tot, Hand in Hand mit dieser Zentralisation oder der Expropriation vieler Kapitalisten durch wenige, entwickelt sich die kooperative Form des Arbeitsprozesses auf stets wachsender Stufenleiter. Er, also Marx, setzt die drei Begriffe Konzentration, Zentralisation und Monopolisierung dabei nicht gleich. Konzentration. Konzentration beschreibt die Anhäufung von Kapital oder auch Produktionsmitteln in einzelnen Betrieben oder bei einem einzelnen Kapitalisten. Ja, also im Beispiel ein Unternehmer kauft Maschinen oder Fabriken. Ja, der Betrieb wird quasi größer. Das ist eine Konzentration von auch Produktionskraft beim einzelnen Akteur. Zentralisation. Ja. Zentralisation entsteht durch Verschmelzung oder Zusammenschluss von Kapital über die reine Akkumulation hinaus. Ja, also zwei oder mehr Firmen fusionieren, um gemeinsam dann zu wirtschaften. Oder ein Konkurrent wird vom Markt verdrängt und die dadurch offene Nachfrage wird jetzt von dem Sieger der Konkurrenz bedient, der daran wieder wächst. Das ist Zentralisation. Monopolisierung, das ist der Endpunkt der Konzentration und Zentralisation, bei dem wenige Kapitalisten oder ja, ein einzelnes Unternehmen sogar oder sehr wenige Unternehmen, die einen ganzen Markt oder einen ganzen Wirtschaftszweig beherrschen, beziehungsweise da die Nachfrage bedienen. Bestimmte Merkmale dieser Monopolisierung sind in der Regel eine gewisse Preissetzungsmacht, Marktausschluss für kleinere Firmen, die einfach nicht konkurrenzfähig sind, weder mit Qualität noch mit Preisen und dann auch häufig die Kontrolle über die Ressourcen, wenn man den gesamten Markt dominiert. Marx sieht dies als tendenzielles Gesetz des Kapitalismus, da die Konkurrenz zu immer größerer Konzentration und schließlich Monopolen führt. Und das schreibt er in den 60ern des 19. Jahrhunderts. als Entwicklungstendenz des Kapitalismus. Noch lebt er in einer Zeit, in der der Kapitalismus der freien Konkurrenz herrscht und noch nicht die Form des Kapitalismus, des Monopolkapitalismus. Aber er sieht diese Tendenz, die dahin führt. Hilferding sieht diese Monopolbildung ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Und zwar nicht mal als Begleiterscheinung des Kapitalismus, denn ja, Marx sieht das auch schon empirisch, aber eben nicht als vorherrschende Variante der kapitalistischen Produktionsweise. Hilferding, der nun 1910, also 50 Jahre später, rund 50 Jahre später, sein Buch veröffentlicht nach dem Erscheinen des ersten Bandes des Kapitals, sieht er das jetzt nun nicht mehr als Begleiterscheinung des Kapitalismus freier Konkurrenz, sondern als ein prominentes Charakteristikum, das insgesamt den Kapitalismus kennzeichnet. Ja, das nennt er dann Monopolkapitalismus. Die Verschmelzung des Industrie- und Bankenkapitals zum Finanzkapital, also Industrie- und Bankenkapital verschmelzen, diese Verschmelzung von Industrie- und Bankenkapital, das nennt Hilferding das Finanzkapital. Dieser empirische Prozess der Verschmelzung von Industrie- und Bankenkapital, der wird auch von Lenin in seinem Buch Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus empirisch angeführt, wo er mehrere bürgerliche Ökonomen heranzieht und den Datenbefund offen darlegt und diese Tendenz der Verschmelzung, aber auch der vorgegangenen Monopolisierung anhand der Zahlen, der Entwicklungszahlen, ökonomisch darlegt. Lenin sagt nun, das ist das Umschlagen in ein neues Stadium, den Imperialismus. Monopole ermöglichen Extraprofit durch Marktmacht. Dieser Extraprofit geht zu Lasten der Arbeiterklasse oder zu Lasten der nicht monopolistischen Kapitalisten. Das Wertgesetz wird dadurch teilweise außer Kraft gesetzt. Aber es wird an keiner Stelle aufgehoben, ja, sondern das sind vorübergehende Mechanismen, die das Monopolkapital nutzen kann, um die Konkurrenz vom Markt zu fegen. Auch staatliche Gegenmaßnahmen wie Kartellgesetze, die konnten ehrlich gesagt diese Entwicklung nur äußerst begrenzt aufhalten. Über diese Entwicklungen haben wir auch viel in der Folge gesprochen zum Imperialismus von Frank Deppe, Solti und Salomon. In der modernen digitalen Ökonomie erscheinen diese ganzen Tendenzen sogar noch verschärft. Große Internetkonzerne erzielen gigantische Gewinne mit vergleichsweise wenigen Beschäftigten und scheinbar kostenlosen Dienstleistungen. Ihr Profit, also dieser Profit dieser großen Tech- und Internetgiganten, beruht auf Monopolstellung. Ja, Lukas Zeise führt sie hier alle namentlich an, von Microsoft über Apple und etc. Es gibt bestimmte Netzwerkeffekte, die Lukas Zeise beschreibt, und die Aneignung von Mehrwert, der findet wo ganz anders statt. Ja? Denn der Mehrwert, der wird woanders produziert. In Deutschland markierten die Gründung der Deutschen Bank in dem Jahr 1870 mit der Reichsgründung 1871, also ein Jahr später, den Beginn dieser Entwicklung. Um 1900 kontrollierten Berliner Großbanken mehr als die Hälfte des gesamten Kreditvolumens. Banken spielten eine Schlüsselrolle bei der Bildung von Konzernen, Kartellen und Trusts. Ja, diese Banken in dieser Zeit, also auch die Deutsche Bank, die da 1870 entsteht, die organisierten Aktienemissionen, die beeinflussten die Börsenpreise, saßen auch in den Aufsichtsräten, direkt in den Leitungsgremien und auch in der Industrie. Das war alles sehr, sehr stark vernetzt. Daraus ergab sich auch direkte Industriebeteiligung von den Banken. Lukas Zeise weist noch darauf hin, dass in Deutschland insbesondere die Allianz umfangreiche Beteiligungsnetze aufbaute. In anderen Ländern nahm das Finanzkapital andere Formen an, etwa in den USA mit Morgan und Rockefeller oder in Japan mit den Zaibatsu. Finanzkapital bezeichnet damit die Verbindung von Geld und Industriekapital, die als monopolistisches Kapital ökonomische und politische Macht ausübt. Dieses Stadium des Kapitalismus besteht seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Dass der Begriff Finanzkapitalismus seit der Finanzkrise 2007 wieder verbreitet verwendet wird, bedeutet nicht, dass es sich um ein neues Phänomen handelt. Im Verlauf des 20. und frühen 21. Jahrhunderts hat sich das Finanzkapital weiter gewandelt. Der Finanzsektor ist relativ zum realen Mehrwert produzierenden Kapital stark gewachsen. Man kann von einer Aufblähung des Finanzsektors sprechen. Entgegen der verbreiteten Annahme war der Finanzsektor jedoch kein Vorreiter der Globalisierung, sondern folgte der Internationalisierung des Industriekapitals zeitlich nach. Also die Internationalisierung des Industriekapitals passierte vorher. Zunächst internationalisierten sich Rohstoff- und Produktionsmittelkonzerne, später Konsumgüterindustrien. Erst ab den 1980er Jahren wurden Kredit- und Kapitalmärkte umfassend dereguliert und globalisiert. In Deutschland zeigt sich diese Struktur lange Zeit in der sogenannten Deutschland AG. Großbanken und Industriemonopole bildeten ein eng verflochtenes Netzwerk, angeführt von Deutscher Bank und Allianz. Die Bundesbank spielt als formal unabhängige, tatsächlich aber eng mit dem Finanzkapital verbundene Institution eine ganz zentrale Rolle. Die herrschende Finanzoligarchie bestand aus einer sehr kleinen Minderheit. Seit den 1990er Jahren verändert sich diese Struktur deutlich. Der private deutsche Bankensektor verlor an Bedeutung, während US-Investmentbanken an Einfluss gewannen. Dies zeigt sich besonders bei Privatisierungen, Staatsverschuldung und der Emission von Aktien und Anleihen. Spekulation etwa im ostdeutschen Immobilienmarkt und später die Finanzkrise 2007 führten zu massiven Verlusten. Der Dresdner Bank, Commerzbank. Ja, da musste sogar staatlich gestützt werden. It's too big to fail. Die Deutsche Bank verlagerte ihr Geschäftsmodell systematisch vom klassischen Kreditgeschäft zum Investmentbanking. Sie verkaufte industrielle Beteiligung und engagierte sich stark im Handel mit strukturierten Wertpapieren. Diese Aktivitäten trugen wesentlich zur Finanzkrise bei. Parallel dazu gewannen neue Akteure an Bedeutung. Ja, Vermögensverwalter und Fonds traten stärker in den Vordergrund. Die Vermögensverwaltung entwickelte sich im neoliberalen Zeitalter von einer Nische privater Banken zu einem eigenständigen, stark wachsenden Geschäft. Ja. Mit zunehmender Ungleichheit wuchs die Nachfrage wohlhabender Kapitalbesitzer nach professioneller Verwaltung ihres Vermögens. Wir denken hier nur an BlackRock und die gigantischen Summen. Private Equity und Hedgefonds spielten dabei auch eine besondere Rolle. Private Equity Fonds erwerben Unternehmen häufig mit hohem Fremdkapitalanteil, steigern kurzfristig die Rendite durch Kostensenkungen, Zerschlagungen, Kostensenkung heißt meistens Kündigung, oder Weiterverkauf und verlagern die Schulden auf die übernommenen Unternehmen. Hedgefonds agieren spekulativer, nutzen komplexe Finanzinstrumente und hohe Hebelwirkung. Große Vermögensverwalter wie BlackRock dominieren den Markt für börsengehaltene Indexfonds. Sie halten Beteiligung an einer Vielzahl großer Unternehmen, ohne formell unternehmerische Kontrolle auszuüben. Insgesamt zeigt sich eine Machtverschiebung weg von klassischen Banken hin zu global agierenden Vermögensverwaltern als zentralen Trägern des heutigen Finanzkapitals. Der Kapitalismus ist von Beginn an eng mit dem Staat verbunden. Der Staat stellt die grundlegenden Voraussetzungen für kapitalistische Produktion bereit. Infrastruktur, Energieversorgung, Kommunikationsnetze, Geldordnung, Arbeitskräfte und Märkte. Mal abgesehen von den gigantischen Subventionen. Es lohnt sich durchaus, verschiedene Arten der Staatseingriffe zu betrachten, mit denen der Staat den Monopolkapitalisten immer wieder aus der Patsche hilft. Zunächst die Mutter aller Staatseingriffe, der Kriegs- und Rüstungskapitalismus. Außerdem der Schutz des nationalen Kapitals vor ausländischer Konkurrenz. Der klassische und heute noch gern verwendeten Mittel sind vor allem die Zölle. Nicht weniger bedeutend ist der Schutz des heimischen Kapitals vor Übernahme und Kontrolle aus dem Ausland. Dieser Schutz tritt heute vor allem dann auf, wenn chinesische Kapitalisten die Kontrolle übernehmen wollen. Gegen Übernahmen aus den USA wurde die letzte Klage laut als deutsche Banker den Angriff der US-Heuschrecken, also der Hedgefonds, auf die deutsche Industrie beklagten. Aber es wurden keine Maßnahmen ergriffen. Die Bereitstellung der Infrastruktur, Verkehr, Wasser, Elektrizitätsversorgung, Kommunikationssysteme und so weiter. Die mindestens ebenso wichtige Aufgabe, die der Staat für das Kapital übernommen hat, ist dessen Versorgung mit fähigen und billigen Arbeitskräften. Fähig und billig. In Deutschland beginnt das mit der Einführung der Schulpflicht in einigen Fürstentümern schon im 17. Jahrhundert, in Preußen formal schon 1717. Die staatliche Regulierung hat auch das Ziel, den Verlauf von Wirtschaftskrisen zu glätten. Wirtschaftspolitik wurde zur Konjunktursteuerung. Ja, ohne das hier weiter auszutreten, denken wir an John Maynard Keynes. Staaten, die sich antizyklisch verschulden und selbst geschöpftes Geld in Krisen in den Wirtschaftskreislauf pumpen, den Abwärtstrend in einer Krise zu stoppen. Ja, zum Beispiel auch in der Krise 2006, aber historisch schon sehr oft passiert. Die Gestaltung der Steuern ist ein sehr wichtiges Instrument des Staates zur Regulierung und Förderung der monopolistischen Konzerne. Ja, wie der Gewinn besteuert wird, welche Arten und welche Gewinnverwendung von den Steuern freigestellt werden. Der Staat übernimmt Aufgaben, die einzelne Unternehmen aus Profitgründen nicht leisten können. Die Nachkriegszeit war in den kapitalistischen Zentren von einem Klassenkompromiss geprägt. Steigende Löhne, Massenkonsum und Wachstum gingen mit staatlicher Regulierung einher. Das, was Eric Hobsbawm The Golden Age of Capitalism nannte, bis 1973. Seit den 70er Jahren wurde dieser Kompromiss im Zuge des Neoliberalismus aufgekündigt. Löhne wurden gedrückt, Gewerkschaften geschwächt, Staatsausgaben reduziert und Kapitalverkehr liberalisiert. Ziel war die Erhöhung der Profite und der Mehrwertrate. Diese Entwicklung führte zu einer massiven Finanzialisierung der Wirtschaft und zu stark wachsender Ungleichheit. Hohe Einkommen werden gespart, während niedrige Einkommen überwiegend konsumiert werden. Finanzmärkte absorbieren die Ersparnisse der Reichen über Aktien, Fonds, Immobilien und spekulative Anlagen. Zentralbanken spielen in diesem Prozess eine Schlüsselrolle. Sie sind, von Lukas Theise genannt, Zwitterwesen zwischen Staat und Finanzkapital. Über ihre Zinspolitik und geldpolitischen Instrumente steuern sie Kreditvergabe, Investitionen und Vermögenspreise. Ihre formale Unabhängigkeit entzieht sie weitgehend demokratischer Kontrolle. In Krisen agieren sie als Retter der Finanzmärkte, indem sie unbegrenzt Liquidität bereitstellen und Wertpapiere aufkaufen. Der internationale Finanzmarkt ist eng mit Kapitalexport und Imperialismus verbunden. Kapital fließt dorthin, wo höhere Profite erwartet werden. Staatsschulden sind zur zentralen Anlageform des internationalen Finanzkapitals geworden. Mächtige Staaten erhalten günstige Kredite, schwächere Länder zahlen höhere Zinsen und geraten in Abhängigkeit. Die Europäische Union und der Euro sind Projekte, die den freien Kapitalverkehr sichern. Ohne gemeinsamen Staat und ohne gemeinsame Fiskalpolitik verschärfen sie die Konkurrenz zwischen den Mitgliedsländern. Die Euro-Krise zeigte, dass schwächere Länder besonders stark unter Anpassungsprogrammen leiden, während starke Länder profitieren. Insgesamt ist das globale Finanzsystem heute stärker konzentriert und instabiler als zu Beginn des imperialistischen Zeitalters. Die Masse dieser Finanzforderung übersteigt das produktiv investierte Kapital bei weitem. Krisen sind keine Ausnahme, sondern Ausdruck dieser Struktur. Wer die Herrschaft des Finanzkapitals angreifen will, muss diese Zusammenhänge verstehen. Genau dazu liefert Lukas Theise mit seinem kleinen Buch einen zentralen, knappen Beitrag. Ja, Lukas Theise hat ein sehr dichtes und analytisch scharfen Überblick über das Finanzkapital geliefert. Und wer jetzt tiefer eintauchen will, kann entweder das kleine Büchlein beim Papi Rossa lesen und mit den Genossinnen und Genossen diskutieren oder sich gleich direkt die 520 Seiten von Hilferding vornehmen. Heute haben wir etwas an der Oberfläche des Finanzkapitals gekratzt. Aber eben auch nicht mehr. Wir hoffen aber damit, einen kleinen Beitrag geleistet zu haben und diesem doch etwas, muss man ja sagen, sperrigem, aber enorm wichtigem Thema ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Zum Ende der Folge nochmal vielen Dank fürs Zuhören im letzten kleinen Büchertisch in diesem Jahr. Vergesst nicht, der kleine Büchertisch ist äußerst praktisch und erstaunlich vielseitig einsetzbar. Ihr könnt den kleinen Büchertisch zum Beispiel prima als Gruppe gemeinsam im Stadtpark hören, lautstark im Fitnessstudio aufdrehen oder eure Arbeitskollegen im Sozialraum damit behelligen. Ganz besonders bewährt hat es sich beim Candlelight-Dinner mit eurer großen Liebe im Hintergrund die neueste Folge zu hören. Klappt jedes Mal. Der kleine Büchertisch ist ein echter Alleskönner und auch noch äußerst preiswert, riecht gut und ist umweltfreundlich. Vergesst bitte nicht, den Like, den Kommentar oder sogar euren Social-Media-Story-Status damit zu updaten. In der nächsten Folge unseres kleinen Büchertischs werden wir uns wieder einem Werk der marxistischen Theoriegeschichte widmen. Wir hören uns also wieder in eurer Lieblingskneipe. Bis dahin, ciao!